durchlaucht ist er den Anhaltsvater nennt. Wir wollen dann das Herz zum Opfer bringen, aus unserer Brust, die ganz vor Andacht brennt. Soll sich der Seufzer gut zum Himmel schwingen,